Ein Gebet des Propheten Habakuk. Zu Seitenspiel. Jahwe, ich habe deine Botschaft vernommen und bin voll Furcht. Jahwe, rufe dein Werk binnen Jahren ins Leben, binnen Jahren lass es offenbar werden. Jedoch im Zürnen sei des Erbarmens eingedenk. Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Sela. Seine majestätische Erscheinung bedeckt den Himmel, und von seinem Ruhme wird die Erde erfüllt. Ein Glanz wie Sonnenlicht entsteht, Strahlen gehen ihm zur Seite, und dort ist die Hülle für seine Macht. Vor ihm hergeht die Seuche, und in seinen Fußstapfen zieht die Pest Blut. Wenn er auftritt, so wankt die Erde, wenn er aufsieht, so scheucht er die Völker auf. Da zerbersten die ewigen Berge, es sinken die uralten Hügel, Pfade wie einst in uralter Zeit wandelt er. Unter der Last von Unheil erblicke ich die Zelte Kusans, hin und her schwanken die Zeltdecken im Midianiterland. Ist den Jahwe gegen Ströme entbrannt, oder gilt den Strömen dein Zorn? Oder richtet sich dein Unwille gegen das Meer, dass du auf deinem Gespanne, deinem Siegeswagen einherfährst? Bloß und blank ist dein Bogen, du füllst deinen Köcher mit Geschossen, Sela, du spaltest Fluten, so das Land erscheint. Wenn dich die Berge erblicken, so geraten sie in Zittern. Die Wasserflut tritt über, der Ozean lässt seine Stimme erschallen, hoch erhebt er seine Hände. Sonne und Mond bleiben in ihrer Behausung vor dem Leuchten deiner hin und her schießenden Pfeile, vor dem Glanz deines blitzenden Speers. In Grimm beschreitest du die Erde, in Zorn zerdrischst du die Völker. Du ziehst aus zum Heile deines Volks, um deinem Gesalbten zu helfen. Du schmetterst den Fürst herab vom Hause des Gottlosen, legst den Grund bloß bis zum Halse. Sela. Du durchbohrst mit Geschossen das Haupt seiner Führer, die heranstürmen, um mich zu zerstreuen, ihr Freudengeschrei erschallt, als wollten sie den Elenden im Verstecke verzehren. Du beschreitest das Meer mit deinen Rossen, den Schwall gewaltiger Wasser. Als ich es hörte, erbebte mein Leib, bei der Kunde zitterten meine Lippen. Wie Knochenfraß drang es in meine Gebeine, und wo ich stand, erbebte ich, dass ich ruhig bleiben soll bis zum Drangsalstage, bis er anbricht für das Volk, das uns angreift. Wenn der Feigenbaum nicht zur Blüte kommt und die Weinstöcke keinen Ertrag geben, der Trieb des Ölbaums im Stiche lässt und die Gefilde keine Nahrung liefern, die Schafe in der Hürde fehlen und keine Rinder in den Ställen sind, so will ich dennoch fröhlich sein in Jahwe, will jubeln über den Gott, der mein Heil. Jahwe, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße schnell wie die der Hindinnen und lässt mich einherschreiten auf den Höhen. Dem Musikmeister mit Saitenspiel.